Indie-Pop-Sound, ziemlich sophisticated, das hörten wir gerade eben von Hero and Leander. Nicht etwa ein Duo, bestehend aus die Person, die Hero und Leander heißen, sondern eine Band aus England, die zu sechst sind. Vier der Mitglieder, die das damals gründeten, kommen aus Essex, dann sind nochmal zwei dazugekommen und inzwischen wurde das Debütalbum Tumble aufgenommen und diese Woche veröffentlicht. Davon war der Track Soul to Soul zu hören von Hero and Leander. Und wie gesagt, keiner der Mitglieder hier heißt auch nur irgendwie Hero oder Leander oder hat irgendwie Verwandte, die vielleicht so heißen könnten. Jetzt den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Primus Scream. Van Dyke Parks ist dabei. Dann Bibio mit dem neuesten Album. Außerdem Akron Family, die Cayucas und hier kommen She and Him. She and Him mit ihrem Track Never Wanted Your Love. Klingt so ein bisschen nach Weihnachtssongs, wenn She and Him Musik machen. She ist in diesem Fall Zooey Deschanel, auch bekannt als Schauspielerin, aber auch hier mit Him sozusagen im Duett. Him, das ist M. Ward, den man auch als Solokünstler kennt, der dieses Album hier Volume 3 produziert hat. Und Zooey Deschanel hat die Songs dazu geschrieben, von drei Coverversionen mal abgesehen. Und ja, Volume 3, natürlich das dritte Album von She and Him, wie soll es auch anders sein? Akron Family sind eine Band, die 2002 gegründet wurde und die schon diverse richtig gute Platten veröffentlicht hat. Das letzte Album, The Cosmic Birth is and Journey of Shinju TNT, war auch Album der Woche hier vor, ich schätze mal so ungefähr 2 Jahren. Es gibt das neueste Werk von Akron Family, das heißt Subverses, davon erstmal hier der Track Way Up. We'll be right back. Way Up. Das waren Akron Family, eine Band aus den USA, die zu dritt zusammen unterwegs ist, bestehend aus Dana Jensen oder Jensen, Seth Olinsky und Miles Seaton. Die drei sind auch alle drei Songwriter, alle drei singen ihre Songs und können auch unheimlich viele Instrumente spielen, wechseln auch gerne mal, wenn sie live auftreten, ihre Instrumente durch und das macht es vor allem auch live immer ziemlich spannend. Und ich muss ehrlich sagen, das neueste Album Subversus, das sechste inzwischen von Akron Family, ist eher ein schwächeres Album der Band. Ich meine, vorher waren sie auch grandios, fantastisch, kaum zu überbieten vom Songwriting her, von den Spannungsbögen, wie sich die Melodien entwickeln und langsam so rausschälen aus ihrem experimentellen Krachorgien, die sie manchmal gemacht haben. Das war schon fantastisch. Die neue Platte ist da eher zurückhaltend und hat ein paar Längen auch, aber auch ein paar gute Songs. Hier kommt noch einer von Akron Family und zwar Sand Talk. We'll be right back. Akron Family hörten wir mit ihrem Track Sand Talk, der zu hören auf ihrem neuesten Album. Und das heißt Subversus. Ritornell sind zwei Musiker, die heißen Richard Aigner und Roman Gerold. Erster von denen, Richard Aigner, war auch schon Gastmusiker bei Flying Lotus, bei Patrick Wolf und bei diversen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Jetzt haben die beiden eine Platte aufgenommen. Aquarium Eyes heißt es, das zweite Album des österreichischen Duos. Und mit von der Partie ist eine Sängerin namens Mimu, die kommt aus Wien und ist bei einigen Tracks zu hören, die wirklich ziemlich gut klingen, wie ich finde. Hier kommt Ritornell von ihrem Album Aquarium Eyes, der Track Urban Hardware. A little arboretum inside. I was dirty and naked. I killed a sea snake. Its head would not die, so I crushed it again and again. So I crushed it again and again. I caught some patterned fish and colorful butterflies. They transformed in my hands into slimy transparent decals. I escaped through a hole in the fence, ran into the street and jumped into some random car on the crossroad in a city, lots of concrete. Among strangers, neon sunlight, sticky car seats, brownish colors, slimy decals, urban hardware. Pretending I was a good girl. A good girl that has never done anything wrong. Pretending I was a good girl. Pretending I was a good girl that has never done anything wrong. I'm gonna go to the next one. Sunday Service und das gerade eben war BBO mit seinem Track You. BBO, das ist Stephen Wilkinson, ein Engländer, der geboren ist, 78, gleicher Jahrgang wie Kieran Hebden übrigens, den wir vorhin ja mit Fortet hörten. Und BBOs Musik ist auch so ein bisschen angelehnt an das, was Leute wie Fortet oder auch Boards of Canada machen, also elektronische Musik, aber dann auf dieser Weise dann ein bisschen angelehnt an Folk, mit Folk-Einflüssen gespickt sozusagen. BBO hat schon wirklich fantastische Platten veröffentlicht. Mind Bookie, The Apple and the Tooth oder auch Ambivalence Avenue. Die letzten drei Alben waren alle wirklich fantastisch bis großartig. Die neueste Platte heißt Silver Wilkinson, erscheint diese Woche, ist auch nicht schlecht, aber kann an die vorherigen Werke nicht wirklich ranreichen. Dafür ist die Dichte an Tracks, an guten Tracks, sage ich mal, nicht wirklich gegeben. Da sind schon sehr, sehr gute dabei, aber auch ein bisschen Lückenfüller, muss ich ehrlich sagen. Da waren die anderen Alben dann doch ein Tick besser von der Qualität. Ja, trotzdem noch ein Track für euch hier von BBO, und zwar Raincoats. Das waren BBO mit dem Track Raincoat und das Ganze vom Album Silver Wilkinson, siebtes Album von Stephen Wilkinson alias BBO. Die nächste Band, auch schon seit einigen Jahren unterwegs, es geht um Primal Scream, die kommen ja bekannterweise aus Glasgow, gegründet 82, glaube ich, und erstmal Platten gemacht im Rockformat und dann natürlich mit Screamadelica die Blaupause sozusagen vorgelegt für diese ganze Revolution, die damals aus Manchester kam. Anfang der 90er war das. Inzwischen sind sie mit ihrem 10. Album zurück. More Light heißt es. Und wenn ich mir Bobby Gillespie so angucke auf dem Cover, dann denke ich, der braucht wieder Geld für Drogen. Deshalb muss er eine Platte aufnehmen und rausbringen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, der Sound da drauf eher rockig als ravig, außer vielleicht die letzten zwei, drei Tracks, wo sie so zu alten Zeiten so ein bisschen anschließen sozusagen. Ich habe einen davon rausgesucht, Walking with a Beast, hier kommt Primal Scream. Violence in the air, damage everywhere, murder in my dreams, waking up to screams. I just can't explain where I feel inside. Hits me like a train, eating me alive, walking with a beast, walking with a beast. You can't get no peace, walking with a beast. Walking with the Shelly, Shelly, Shelly, Shelly, the unknown way. Come on. 1A. Gute Laune Musik. Das waren die Cayucas mit ihrem Track Cayucos und das Ganze von ihrem Debütalbum mit dem Titel Bigfoot. Die Band kommt aus Santa Monica, also aus dem sonnigen Kalifornien, und die beiden Brüder, Zwillingsbrüder sogar, Zach und Ben Juden, sind die Köpfe, ansonsten die Band zu fünft unterwegs, und ja, die Musik, die sie machen, ziemlich frischer Sound, das ein bisschen an Vampire Weekend erinnert, weil es ist ein bisschen, was die afrikanische Rhythmik vielleicht mit drin haben. Bei ihrem Album auf jeden Fall, dieses Album hier, Bigfoot von den Cayucas, unser Album der Woche beim Sunday Service. Hier ein weiterer Track, der heißt High School Lover. School Lover. Hier nochmal ein bisschen Sound vom Schulhof. Das waren die Cayucas, der Track von dem Album Big Food. Und das ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Früher nannte die Band aus Kalifornien sich Oregon Bike Trails. Warum die sich dann umbenannt haben in Cayucas, ist mir nicht überliefert. Auf jeden Fall habe ich nur gelesen, dass bei Pitchfork, dem Online-Magazin, was ein bisschen so als, soll ich mal sagen, Bibel der Plattenkritiken sozusagen immer da steht. Da wurde diese Platte ziemlich verrissen, weil der Rezensent dann doch das zu viel nach Vampire Weekend klingend ist. voll angelehnt an das erste Album natürlich von Vampire Weekend. Mir soll es recht sein, ich finde die Platte gut, gute Songs, gute Laune und vor allen Dingen gute Tracks. Hier kommt nochmal einer und zwar von den Cayucas, das East Coast Girl. East Coast Girl, das war ein Track von den Cayucas von ihrem Album Bigfoot. Platte der Woche beim Sunday Service. Auch mehr dazu online auf der Homepage unter sundayservice.de. Und nun geht es weiter mit Van Dyke Parks, einem großartigen Musiker, der in den 60er Jahren viele, viele Bands produziert hat. Die Beach Boys waren unter anderem dabei und der auch drei eigene Platten veröffentlicht hat. Sein Debütalbum damals mit dem Titel Songs Cycle. Genau, erschien vor genau 45 Jahren. Van Dyke Parks ist inzwischen 70 Jahre alt und jetzt wird, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, das erste Mal wieder neues Material von ihm veröffentlicht. Songs Cycled heißt dieses neue Werk und darauf gibt es neben neuen Songs auch ein paar Aufnahmen von älteren Tracks und so weiter und so fort, also Re-Recording sozusagen. Wir hören hier was ganz Neues von Van Dyke Parks. Track heißt, wie heißt er dann noch gleich? Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Money is King müsste da heißen. Genau, hier kommt der gute alte Van Dyke Parks. is a laugh and how I could use a telephone all alone, me and my old radio. Got a lot of nerve, all right, not what I deserve tonight. We ought to get together, tell that so and so. Shaking the big apple tree, barking for a bite, you see. Sun is up on New York town, honking round, run down my battery. Drop me off at Walk to Walk, it's about another block, and it's been lovely here on Wall Street. There is just nothing but ash in the air, confetti all colored with blood, the jewel-encrusted mud-flattened hearts. She's beaten and battered and buttressed and broke, dining on dregs, gone begging, no joking. And in the confetti is human desire, love letters lost in space, now smoking. The mouth of the river yawning south to the sea. In this cloud of disarray, floats a fallen man in gray. Upside down and holding hands with his mate, why wait for speculation? Like two stones they gravitate, there's no time to hesitate, just time to say I love you. Two flaming birds on fire, they kiss their lives goodbye. Above the concrete street, we meet in dying. Without a trace of our embrace, you can't place my face, though you are trying. Till dust will stop our labored love, we must drop all fear, now a flying. A heartbeat from the Hudson down to the sea. Separate. This place don't mean nothing if you ain't coming home. I know you feel it just the same. You try to convince me I should let you go. Now it's been days, so many days. I don't know what to do. I need you here with me. If only, baby, can you hear me? love is such a crazy thing. If only we could start again and write a brand new story. If only, baby, can you hear me? There's a way to work things out if you would only hold me. Then I'll know what to do. Gotta get to you somehow. I'm like a bird headed south. The message got through, but a little too late. But baby, I need you now. I'm begging on the floor for you to give me a chance once more. Can't erase the memories. Love is such a crazy thing. If only we could start again and write a brand new story. If only, baby, can you hear me? There's a way. Sounds hier von Mark Tolliver, einem Sänger aus Florida, der mit Land of Can-Am gerade eben sein Debütalbum veröffentlicht diese Woche. Davon war der Track If Only zu hören. Das war's auch für den Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss machen die Night Moves von ihrem Album Colored Emotions. Hier ihr Track Family Tongues.